Hadith Nummer 31. Al-Ahnaf ibn Qais berichtete: Als ich mich auf dem Weg befand, um jenem Mann, Ali ibn Abi Talib, zu Hilfe zu kommen, sah mich Abu Bakr und fragte: Wohin gehst du? Ich antwortete: Ich will diesem Mann helfen. Da sagte er: Kehre um, denn ich habe den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, Folgendes sagen hören. Wenn zwei Muslime mit dem Schwert gegeneinander kämpfen, werden beide, der Tötende und der Getötete, in das Höllenfeuer gehen. Als ich fragte: O Gesandter Allahs, das ist für den Tötenden, doch warum für den Getöteten? Da antwortete er: Auch dieser hatte den ernsten Vorsatz, seinen Gefährten zu töten.